in meinem Zimmer ziemlich gesplittert ist. Doch ich find immer noch einen alten Pullover, der noch nicht so doll zerknittert ist. Die Welt da draußen ist nach außen so sauber, das erschüttert mich. Ich find es schlimmer, wenn du innerlich verkümmerst und dadurch verbittert bist. Schachteln stauen sich, jeder weiß, dass es bei mir staubig ist. Ich mein, aufzuräumen ist kein Problem, nur ich glaub, ich trau mich nicht. Oh. Und wieso, und wieso, und wieso, und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Und wieso, und wieso, und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Und wieso, und wieso, und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Ich bin ein Spießer, der keinen Bock auf saubere Faxen hat. No, no. Oder einfach nur ein ziemlich großer Junge, der nicht checkt, was ein Erwachsener macht. Wer mich nicht kennt, aber sieht, wie ich hause, für den ist das ein krasser Schlag. Nur ich hingegen mach mir eine Platte, was ich der Welt da draußen hinterlassen hab. Oh, oh, oh. Pizzaschachteln stauen sich. Ich fühl mich frei dabei, denn andere trauen sich nicht. Dass mit mir was nicht stimmt, das glaub ich nicht. Und einen guten Ratschlag, den brauch ich nicht. Oh no. Und wieso, und wieso, und wieso, und wieso fühl ich mich trotzdem so gut? Und wieso, und wieso, und wieso fühl ich mich trotzdem.